machen wir mal wieder mit Ausnahmen ein bisschen Session, ne? Ich hab nicht so viel mit Hip-Hop zu tun. Was? Ich bin 100 Pro mehr Hip-Hop als du. Ich hab mit 8 Jahren begonnen, Rap zu hören. Mit 12 schreibe ich Songs und seit dem Tag zerstöre ich Hongs. Sie meinen sagen zu müssen, dass sie den Arsch von dem Küssen der Rap erfunden hat. Ey, wie wär's mit Blasen statt Küssen? Wenn ich demnächst in dein Beet voller Rosen pisse, glaub nicht, dass ich dich, sondern dass ich Hus und Hoden disse. Was soll denn der Müll? Hä? Wer sagt, er sei real und dass er irgendetwas ändern will? Tu nicht so auf, dir ist alles scheißegal, sonst hol ich einmal einen raus und dann ist alles hier im Arsch. Das ist Hip-Hop-Chill. Ich trage Flip-Flop-Grills. Junge, piss dich nicht ein, denn schon Sammy meinte damals, Competition muss sein. Das ist Hip-Hop-Chill. Jetzt ist jeder Fischkopf still. Und jeder Horst schaut jetzt weg. Ich bin nicht wichtig für dich, doch important für Rap. Weiter geht's, ich war niemals ein Athlet. Auch wenn ich Ausdauer hab, mach ich doch auf Dauer schlapp. Wenn ich zu Aufbauern austraue, auflauer, verhindere ich, dass sie meinen Namen beschmieren wie Writer ausmauern. Zieht euch weiter von Stil zu Stil. Von eurer Sorte gibt es leider viel zu viel. Ihr habt ein Spiel gespielt und kurz vom Ziel verloren. Denn bei euch klingt alles gleich, Alter, wie genormt. Guckt doch mal mich an, ich bin mies in Form. Trotzdem bumse ich euch voraussichtlich wie im Porn. Ich hab schon jetzt so manch MC geformt. Deshalb habt ihr mir nichts zu sagen, so wie nie geboren. Das ist Hip-Hop-Chill. Ich trage Flip-Flop-Grills. Junge, piss dich nicht ein, denn schon Sammy meinte damals, Competition muss sein. Das ist Hip-Hop-Chill. Jetzt ist jeder Fischkopf still. Und jeder Horst schaut jetzt weg. Ich bin nicht wichtig für dich, doch important für Rap. Letzter Part, ihr macht die Decks extra hart. Doch euer Äußerliches ist der Grund, warum ihr Keks versagt. Ich bin real, ich sehe aus, wie was ich schreibe. Manchmal sehe ich glänzend aus und manchmal wie ein Haufen Scheiße. Das ist eigentlich einerlei, denn mein Scheiß geht keiner feiern. Und hab ich Depression, bemal ich einfach meine Eier. Ist nicht cool, doch bringt mich tierisch oft zum Geiern.